Und wir wollen uns halt heute ein bisschen grundsätzlicher damit befassen, mit der Krise als Problem des Kapitalismus. Und wir haben eingeladen den Norbert Wenkle. Der Norbert hat ein Buch geschrieben zu dem Thema Entwertet. Zuerst mal alle begrüßen und gleich auch kurz was im Buch, was Dabel erwähnt hat. Das Buch war eigentlich geplant als ein, sagen wir mal, Analyse der Finanzkrise von 2008, aber wir sind dann doch mehr ins Grundsätzliche gegangen beim Schreiben. Ich denke, das war auch notwendig. Darüber hat sich das dann etwas verzögert und kommt jetzt im nächsten Frühjahr raus beim Unrast Verlag. Wird also, wie gesagt, doch eher den Charakter haben einer grundsätzlichen Analyse der Krisentendenz, der, sagen wir, grundlegenden Krisentendenz im Kapitalismus. Ich werde das gleich im Vortrag noch etwas deutlicher machen, was ich darunter verstehe. Wie also diese Krise, diese Finanzkrise, sogenannte Finanzkrise von 2007, 2008, sich aus diesem grundlegenden Krisenprozess ergibt. Ich will es, wie gesagt, auf einer eher grundsätzlichen Ebene erläutern. Denke aber, es ist sinnvoll, sich mal die Bezugspunkte in der aktuellen Debatte vor Auge zu führen. Ich denke, das ist auch ein sehr guter Ansatzpunkt, um über die Widersprüche klar zu werden, die in der aktuellen Debatte um das sogenannte Spar, um den sogenannten Sparzwang, das sogenannte Sparpaket deutlich werden und sie auch klar zu machen, dass diese Widersprüche nicht nur eine sind in der Debatte, sondern dass sie auch zu tun haben mit Widersprüchen, die in der kapitalistischen Produktionsweise als solche angelegt sind und die in diesen Krisenprozessen dann auch deutlich werden oder vielmehr die auch diesen Krisenprozess zugrunde liegen. Dieser Spardiskurs läuft ja, wir kennen das alle, allgemein. Es gibt dann diese Parole, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Ich habe nur mal hier drei exemplarische Zitate gebracht. Also wenn man dieses Stichwort eingibt bei Google, da findet man einige Zehntausende. Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, sagt Horst Köhler, ehemaliger Bundespräsident, in seiner Berliner Rede vom März 2009, wo er sagt, wir scheuten uns vor den Anstrengungen, die mit jedem Schuldenabbau verbunden sind. Jetzt führt uns die Krise vor Augen. Wir haben alle über unsere Verhältnisse gelebt. Die Bundeskanzlerin hat dann diese Figur der schwäbischen Hausfrau ins Gespräch gebracht. Ja, und diese schwäbische Hausfrau, die wirtschaftet ja in der Vorstellung von Frau Merkel, aber auch Herr Schäuble hat es ins Gespräch gebracht, wirtschaftet ja nach dem Prinzip, was ich einnehme, das gebe ich aus, ich mache keine Schulden. Ja, ich mache keine Schulden und das soll dann das Modell sein, auch für den Staatshaushalt, dass der Staatshaushalt schuldenfrei ist, dass keine Neuschulden gemacht werden. Ich erinnere daran, dass ja nicht nur die CDU, sondern auch die SPD und die CDU in der Großen Koalition die sogenannte Schuldenbremse im Grundgesetz verankert haben. Also es handelt sich ja hier um einen sehr breiten gesellschaftlichen Konsens, dass gespart werden muss. Vielleicht nochmal kurz das Zitat. Die schwäbische Hausfrau ist das Modell für das Wirtschaften in der Welt und dass wir in die Krise gekommen sind, ist Ausdruck dessen, dass sich nicht alle wie die schwäbische Hausfrau verhalten haben. Ja, das soll das Muster sein. Und besonders pikant fand ich dann, dass der Herr Ackermann vom 28.05.2010 in seiner Rede vor der Hauptversammlung der Deutschen Bank der Aktionäre gesagt hat, nicht die Banken, also das ist jetzt ein Zitat aus der Zeitung, Bericht über die Rede, nicht die Banken seien schuld an der Krise, sondern die Verschuldungsmentalität in Teilen der Gesellschaft. Der Wirtschaft täte es gut, ein bisschen mehr schwäbische Hausfrau zu sein. Dann frage ich mich allerdings, wo dann die Banken hinkämen, wem sie dann noch Geld verleihen würden. Ja, also da wäre dann der Herr Ackermann auch nicht gerade gut im Geschäft. Aber das nur so als Bonbon, das fand ich ganz lustig, dass er das, hat da natürlich auch nachgegoogelt, wer nimmt dieses Wort alles so in den Mund und dass er sich darauf beruft, das fand ich dann doch sehr amüsant fast. Wobei amüsant ist es natürlich keinesfalls, was damit einhergeht, nämlich brutales Streichen von Sozialleistungen, von öffentlichen Dienstleistungen, Zusammenstreichen der Infrastruktur, wir alle wissen das. Also es ist natürlich keinesfalls amüsant, aber die Art und Weise, ist zum Teil unfreiwillig komisch, wie das vorgetragen wird, weil es einen Widerspruch ausdrückt, der im Grunde der schreiend ist. Ich nehme das schon mal vorweg. Der Widerspruch besteht in diesem Fall darin, dass der Kapitalismus heute nur noch auf der Grundlage von zunehmender Verschuldung überhaupt existieren kann. Und dann, dass dann diese Herren und Damen hingehen und sagen, sie wollten sich wie die schwäbische Hausfrau verhalten, wäre im Sinne des kapitalistischen Funktionierens vollkommen kontraproduktiv. Aber ich komme dann nochmal darauf zurück, wie dieser Widerspruch dann in der politischen Praxis aufgelöst wird. Der Konsens, wie gesagt, ist allgemein, nicht nur bei der SPD, sondern auch bei der Linken, heißt dann Parole, sparen aber gerecht. Ja, also das Sparprinzip, der Zwang des Sparens wird nicht in Frage gestellt. Frage an Lafontaine im Deutschlandfunk vom 21. Mai 2010. Aber dass die öffentlichen Haushalte sparen müssen, das sieht doch auch die Linke ein. Lafontaine, das sieht selbstverständlich die Linke ein. Die Frage ist eben nur, wo. Also es ist klar, es muss gespart werden. Die Frage ist eben nur, wo. Und nur als Beispiel einer von vielen, ein nicht sehr bekannter linker Fraktionsvorsitzender im Saarbrücker Stadtrat äußert sich zum Sparpaket der Stadt Saarbrücken, sind da an der Regierung beteiligt, unter dem Motto gerecht sparen und gleichzeitig gestalten, es bleibt also dabei, sparen aber gerecht. Also dieser Konsens ist allgemein, es muss gespart werden, das scheint ein scheinbar unwiderlegbares Argument zu sein und tut sich auch sehr schwer, deutlich zu machen in Diskussionen, dass das absurd ist. Da wird man immer verwiesen auf die entsprechenden Zahlen. Ich zeige es nur mal zur Illustration. Ja, das wird ja auch gerne schön gruselig. Das ist jetzt noch gar nicht mal so gruselig, wenn man sich die Kurve anschaut. Da gibt es noch andere Schulden der öffentlichen Haushalte, wie die Schulden angestiegen sind. Staatsverschuldung Deutschlands von 1980 bis 2010. Also wir haben hier in der Tendenz einen exponentiellen Anstieg. Das sind dann so die Zahlen, die dann auch immer gebracht werden, um deutlich zu machen, ja, was wollt ihr denn? Es muss natürlich gespart werden. Und dann ist eben immer die Frage, bei wem und wo gespart wird. Die Frage, die man dem gegenüber stellen muss, ist aber die, wie kommt es eigentlich zu diesem Zwang? Wie kommt es eigentlich dazu, dass eine Gesellschaft, die von ihren Reichtumspotenzialen, von den Möglichkeiten der Produktion, der Produktivität auf einem Niveau ist, was historisch unerreicht ist, also die eine Gesellschaft, die ungeheure Reichtumspotenziale hervorgebracht hat, wie die dann angewendet werden, ist noch eine andere Frage, da komme ich auch noch drauf zurück, aber auf jeden Fall Möglichkeiten der Reichtumsproduktion geschaffen hat, wie keine Gesellschaft zuvor, wieso muss die eigentlich sparen? Wieso erscheint es als unausweichlich, dass diese Gesellschaft sparen muss? Ich habe auch hierzu mal nur ein paar Beispiele exemplarisch zur Illustration herausgeholt. Wenn wir uns mal die Produktivitätsentwicklung in der deutschen Stahlindustrie seit 1960 anschauen, sehen wir auch einen exponentiellen Anstieg der Produktivität. Also was wir hier sehen, ist eben die Tonnen Rohstahl pro Beschäftigten. Insgesamt ist die Zahl der Beschäftigten zurückgegangen, die in der deutschen Stahlindustrie deutlich zurückgegangen, die Produktion ist weitgehend gleich geblieben, entsprechend ergibt sich ein enormer Anstieg. Ich habe das nur mal so grob errechnet, also Produktivitätsentwicklung seit 1960 rund 600%, seit 1980 rund 300%. Ähnliche Zahlen kann man im Grunde in jeder Industrie beobachten. Hier mal nur ein Beispiel der Pkw, der Kfz-Produktion. Was hier abgebildet ist, ist einerseits die Stückzahl in Millionen der Kfz-Produktion weltweit, die also von 1980 von 39 Millionen auf 70 Millionen im Jahr 2007 ansteigt, während in der gleichen Zeit ist die Beschäftigtenzahl weltweit zurückgegangen von 9,5 Millionen auf 8,5 Millionen in der gesamten Automobilindustrie. Wenn man das nur auf die Stückzahl bezieht, errechnet sich eine Produktivitätssteigerung von ungefähr 100%, also eine Verdoppelung seit 1980. Wenn man aber berücksichtigt, dass ja die Ausstattung der Autos heute eine ganz andere ist, also ein Auto heute ist ja etwas ganz anderes als 1980, da sind Fensterheber und alle möglichen Schnickschnack, der zum Teil ja auch überflüssig ist, abgesehen, dass die Autos ohnehin ein mehr als fragwürdiges Verkehrsmittel sind, muss man sagen, ist ja ein Auto heute was ganz anderes als vor 30 Jahren. Und da ergibt sich dann in etwa, das kann man ungefähr schätzen, eine Produktivitätsentwicklung von rund 300%. Das sind so Zahlen, die auch bei dem Winfried Wolf mir, der hat das da dargestellt, der ist ja sehr bewandert in den Entwicklungen in der Autoindustrie. Woher rührt jetzt dieses merkwürdige Paradox? Also warum muss jetzt überall gespart werden, angeblich, obwohl doch die Produktivitätsentwicklung so enorm, so rasant angestiegen ist? Ja? Die Prozentzahlen machen es ja noch gar nicht mal so deutlich, weil je höher die Ausgangsgröße ist, desto, also 100% von 39 Millionen ist natürlich, wenn wir von 70 Millionen ausgehen, wäre der nächste 100% Schritt auf 140 Millionen, vielleicht mit der gleichen Beschäftigtenzahl. Also der Ausstoß an Produkten weltweit ist ja in gigantischem Maße angewachsen, und zwar ja auch bekanntlich bis zu einem Grad, wo es auch die natürlichen Lebensgrundlagen in Frage stellt. Aber bleiben wir erstmal nur bei der Produktivitätsentwicklung als solcher. Wie kommt es also, dass eine Gesellschaft, die solche Produktivitätssprünge verzeichnet, angeblich sparen muss? Ich will es mal sehr grundsätzlich aufziehen. Was zunächst mal auffällt, ist, dass wir hier mit zwei verschiedenen Formen von Reichtum zu tun haben oder von zwei verschiedenen Formen Reichtum zu betrachten, wenn wir es nur mal von der Sichtweise sehen wollen. Diese Zahlen, die Zahlen hier der Staatsverschuldung, da haben wir es zu tun mit monetären Größen. Bei den Zahlen hier haben wir es zu tun mit stofflichen Größen. Also zwei unterschiedliche Formen Reichtum zu betrachten, also unterschiedliche Formen des Reichtums. Die Form des monetären Reichtums können wir mit Marx als abstrakten Reichtum bezeichnen. Abstrakter Reichtum deshalb, weil es eine Form von Reichtum ist, in dem der alle Qualitäten ausgelöscht sind, in der es also völlig gleichgültig ist, was da abgebildet ist, wo dieser Reichtum herkommt, was da produziert wurde, ob diese Geldgrößen sich darstellen in Kampfpanzern oder Spaghettis. Es ist völlig gleichgültig. Also es ist eine Form von Abstraktion der stofflichen und qualitativen Eigenschaften von Produkten und der Produktionsbedingungen. Also was daran eben auch zum Beispiel nicht auftaucht, ist, dass Menschen in der Produktion ihre Gesundheit lassen, millionenfach, dass die natürlichen Lebensgrundlagen zerstört werden und all das erscheint ja in den monetären Größen nicht wieder. Es ist also eine Form von abstraktem Reichtum. Mit Geld kann man ja auch bekanntlich alles kaufen. Und dieser abstrakte Reichtum oder dieser monetäre Reichtum wird ja in der sogenannten Spardebatte immer als ganz selbstverständlich vorausgesetzt. Dem steht gegenüber auf der anderen Seite eine Form von Reichtum, die sich in stofflichen Größen bemisst, in konkret stofflichen Größen. Ich spare jetzt mal andere Formen des Reichtums hier aus, weil ich mich jetzt zunächst mal im Wesentlichen auf die ökonomischen Fragen konzentriere, also andere Fragen des Reichtums wie Beziehungsreichtum, sozialer, kultureller Reichtum. Das spare ich jetzt hier mal aus. Also ich rede jetzt hier zunächst mal nur von stofflichem Reichtum in diesem relativ engen Sinne von Produktion von nützlichen Gütern, in irgendeiner Weise nützlich. Stofflicher Reichtum kann sich dann ausdrücken, zum Beispiel in Tonnen Stahl, in Tonnen Weizen, in Litern Milch, in schönen Wohnungen und so weiter. Also wir haben es dann zu tun mit konkret stofflichen Dingen, mit nützlichen Dingen, die nach ganz unterschiedlichen Kriterien bewertet werden. Also es können quantitative Kriterien sein, wie Liter, Tonnen, Anzahl, ja, aber oder es kann auch qualitative Kriterien sein, wie Lebensqualität, wie Genuss, was sich eben gar nicht in Zahlen ausdrücken lässt, also gar nicht quantifizieren lässt. Jetzt ist es eigentlich fast ein Allgemeinplatz, festzustellen, dass in der kapitalistischen Gesellschaft die Produktion von abstraktem Reichtum, also von monetärem Reichtum, vorherrscht, dass das die dominante Form der Reichtumsproduktion ist. Denn die Produktion, der Zweck der kapitalistischen Produktion ist ja nicht die Herstellung nützlicher Dinge für die Befriedigung bestimmter gesellschaftlicher Bedürfnisse, sondern der Zweck der kapitalistischen Produktion ist ja die Verwertung von Kapital. Oder wenn man es etwas konkretistischer ausdrücken will, der Selbstzweck, aus Geld mehr Geld zu machen. Oder, um es etwas genauer auszudrücken, der Selbstzweck Wert zu akkumulieren, immer mehr Wert anzuhäufen. Die Produktion von Waren, also zum Beispiel Stahl oder Autos oder auch Milch, Weizen etc., ist dabei immer nur Mittel für diesen Zweck. Also, und zwar unverzichtbares Mittel, deswegen, weil es Warenproduktion braucht, um Wert darzustellen, weil Wert nichts anderes ist als eine gesellschaftliche Beziehungsform, also die Art und Weise, wie sich Menschen aufeinander beziehen und die Art und Weise, wie sie sich aufeinander beziehen in der kapitalistischen Gesellschaft, in der warenproduzierenden Gesellschaft, ist eben über die Produktion von Waren, über die Verausgabung von Arbeitskraft in der Produktion von Waren. Und diese Arbeitskraft stellt sich dann da in der Kategorie des Werts, also in dieser Abstraktion. Arbeitskraft an sich oder verausgabte Arbeit an sich, abstrakte Arbeit, bei der auch davon abstrahiert wird, was eigentlich hergestellt wurde und unter welchen Bedingungen. Stofflicher Reichtum, ob das jetzt Stahl ist oder Autos oder Weizen, ist, so kann man es vielleicht ausdrücken, im Grunde immer nur Abfallprodukt der kapitalistischen Verwertung. Es fällt halt an, es muss anfallen, weil anders Verwertung nicht funktioniert. Und das sieht man den Produkten dann oft eben auch an, dass sie im Grunde Abfallprodukt sind. Ja, so sind sie eben auch oft Schrott. Und zentral ist, dass sie sich eben verkaufen, dass sich die Produkte verkaufen, dass sie einen Gewinn abwerfen, dass sie den Wert darstellen, der in der Produktion verausgabt wurde. Und was dazu natürlich auch gehört, ist, dass nur solche Bedürfnisse befriedigt werden, auch das ist ja jetzt nichts Neues, die sich in Kaufkraft darstellen. Ja, also deswegen ist es ja auch der kapitalistische Normalzustand, dass Menschen hungern und obdachlos sind, obwohl Häuser leer stehen, Lebensmittel in Überfluss vorhanden sind, sogar vernichtet werden und Produktionskapazitäten en masse da wären, um alle Bedürfnisse zu befriedigen und trotzdem Millionen und Hunderte von Millionen von Menschen hungern oder haben kein Dach über dem Kopf, weil sie eben keine Kaufkraft haben, weil sie kein Geld haben, also weil sie eben nicht am abstrakten Reichtum teilhaben und weil sie nicht am abstrakten Reichtum teilhaben, dann auch nicht am stofflichen Reichtum teilhaben können. Es gibt also eine Unterordnung der stofflichen Reichtumsproduktion unter das Imperativ der abstrakten Reichtumsproduktion, der Verwertung von Wert. Diese Unterordnung dürfen wir uns jetzt aber nicht so vorstellen, dass hier sozusagen die stoffliche Produktion das Gute ist, dass in jeder Hinsicht sozusagen gewissermaßen unschuldige Ding und nur das Abstrakte, die Verwertung, die abstrakte Reichtum, das Negative, sondern dieser stoffliche Reich ist ja ein Mittel zum Zweck für die Verwertung und deswegen auch durch und durch von diesem Zweck der Verwertung geprägt. Das gilt für die Produkte und da können wir das insbesondere am Auto festmachen. Das Auto ist ja in jeder Hinsicht ein ganz klassisch kapitalistisches Produkt, nicht nur von der Produktionsweise, sondern auch dem Konsum oder insbesondere von dem Konsum. Also was stellt es dar? Dieser individualisierte Verkehr, der vereinzelte Einzelne, der sich in seinem Blechkäfig durch die Stadt bewegt, der sich von einem Punkt zum anderen bewegt, der auch abbildet, dass die Städte rein funktional zugerichtet sind in Wohnräume, Arbeitsräume, wie all diese Dinge, dass man ins Grüne fahren muss, aber eben bis hin zur Mentalität, dass ich eben dieses Auto brauche als Inbegriff meiner individuellen Freiheit. Also gibt es eine ganze Reihe von Dingen, Charakteristika des Kapitalismus, die man am Auto festmachen kann. Das Auto ist durch und durch geprägt von diesem Verwertungszweck. Und das gilt nicht nur für das Produkt, sondern es gilt natürlich insbesondere auch für die Produktion und die Produktionsweise, nämlich dass in einer Art und Weise Massen an Produkten hergestellt werden, die zum Teil wirklich nur überflüssig und schädlich sind und damit eben auch die natürlichen Lebensgrundlagen zerstört werden. Aber der Zweck des Ganzen ist ja immer die Verwertung von Kapital oder, wenn man es dann von Gewerkschaftsseite aus betrachtet oder auch von sozialdemokratischer Seite aus, die Schaffung von Arbeitsplätzen, was ja auch so ein abstraktes Ziel ist. Ja, der Arbeitsplatz als solcher ist ja eigentlich nur die andere Seite der Verwertung als solcher. Natürlich ist es für den Einzelnen notwendig, in der kapitalistischen Gesellschaft sich zu verkaufen, weil er sonst eben nicht teilhaben kann am abstrakten Reichtum und auch nicht am stofflichen Reichtum. Deswegen ist ja der Arbeitsplatz auch so wichtig. Aber mit etwas Distanz betrachtet, stellt sich eben doch dar, dass das nur die andere Seite dieser Verwertung ist und damit auch sehr eng mit dieser Form des abstrakten Reichtums verbunden. Jetzt ist nun ein ganz zentraler Punkt dabei. Wir haben diese beiden Formen des Reichtums im Kapitalismus. Ein zentraler Punkt dabei ist, dass diese Formen nicht einfach nebeneinander bestehen, dass auch nicht einfach nur der stoffliche Reichtum Mittel zum Zweck ist, sondern dass diese beiden Formen des Reichtums auch zwei Seiten eines ganz grundsätzlichen Widerspruchs darstellen. Worum besteht dieser Widerspruch? Er besteht darin, dass die Produktion des abstrakten Reichtums, wie schon gesagt, dem Selbstzweck folgt, der Verwertung von Kapital, also der unablässigen Anhäufung von Wert, Akkumulation von Wert. Und das bedeutet, dass diesem abstrakten Reichtum eine ganz spezifische Form von Wachstumszwang eingeschrieben ist, nämlich ein abstrakt quantitatives Wachstum ohne Rücksicht auf Inhalt, ohne Rücksicht auf die natürlichen und stofflichen Grenzen. Es muss einfach Wachstum sein, ja, das ist ja auch wieder die Parole, hurra, die Krise ist vorbei, wir haben wieder Wachstum. Allerdings, dieser Wachstum in der Form des abstrakten Reichtums geht noch darüber hinaus, dass einfach immer nur mehr Produkte hergestellt werden müssen. Das reicht ja nicht, das reicht nicht, dass einfach nur mehr Autos und mehr Tonnen Stahl hergestellt werden, sondern entscheidend ist, dass diese Produktion von mehr Produkten, diese Ausweitung der Produktion auch einhergeht mit der Ausweitung der Verausgabung von Arbeitskraft. Es muss also immer mehr Arbeit verausgabt werden, immer mehr Arbeit verrichtet werden, denn nur da, wo immer mehr Arbeit verrichtet wird, wird auch Wert und Mehrwert produziert, also findet auch eine Verwertung von Kapital statt. Und genau an dieser Stelle tritt dann der Widerspruch zu der Form des stofflichen Reichtums zutage. Wieso? Produktivitätssteigerungen bedeuten ja nichts anderes, als dass immer mehr Stück, also auf einen einfachen Nenner gebracht, bedeuten sie nichts anderes, als dass immer mehr Stück pro Person, pro Arbeitskraft, pro Arbeitsstunde hergestellt werden können. Wir sehen es hier ganz klar, Autoindustrie 9,5 Millionen, jetzt sind es nur 8,5 Millionen, aber der Ausstoß hat sich fast verdoppelt. Was heißt das? Das heißt letztlich, dass zwar die stoffliche Produktivität ist angestiegen, aber auf der Ebene des Werts, des abstrakten Reichtums, stellt sich das so dar, dass diese zwei Autos, die jetzt pro Kopf hergestellt werden, wir sehen jetzt mal von der Komplexität der Autos ab, dass diese zwei Autos nicht mehr Wert darstellen als das eine Auto 1980. Ja? Die stellen die gleiche Summe Wert dar. Warum? Weil sie die gleiche Masse, die gleiche Menge an Arbeitskraft verschluckt haben sozusagen. Also die gleiche gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit darauf verwandt werden musste, diese Autos herzustellen. Das heißt, es genügt eben nicht, in dem einen Jahr 39 Millionen und im nächsten Jahr 40 Millionen und im übernächsten Jahr 41 Millionen Autos zu produzieren, sondern es muss exponentiell die Masse an Autos oder Stahl oder Weizen gesteigert werden, damit auch die Masse an Arbeitskraft steigt, die in der Produktion verausgabt wird, damit eben auch die Masse an Wert steigen kann, die in der Produktion gewissermaßen hergestellt wird. Und das heißt, dass wir es hier zu tun haben, nicht nur mit einem abstrakt quantitativen Wachstumszwang, sondern mit einem Zwang zum exponentiellen Wachstum, der sich aus der Logik der abstrakten Reichtumsproduktion, also der kapitalistischen Verwertung, ergibt. Jetzt ist es aber so, dass auf einem gewissen Niveau der Produktivität es immer schwieriger wird und letztlich unmöglich, die Effekte der Produktivitätsentwicklung noch zu kompensieren durch eine Steigerung der Produktion. Also ab einem gewissen Punkt, wenn die Produktivität schon so hoch ist, wie wir sie jetzt aktuell haben, kann die Produktion gar nicht mehr in dem Maße gesteigert werden, dass die Verdrängung von lebendiger Arbeitskraft durch Produktivitätsentwicklung, durch Ausweitung, durch gesteigerte Ausweitung der Produktion kompensiert ausgeglichen werden kann. Und was heißt das? Das heißt, dass damit die kapitalistische Produktionsweise an einen Punkt gerät, an dem die beiden Formen des Reichtums miteinander, sie stehen eigentlich schon immer im Widerspruch, diese beiden Formen des Reichtums, aber es kommt ein Punkt, wo diese beiden Formen des Reichtums, wo dieser Widerspruch sich so weit zuspitzt, dass letztlich die Grundlagen der kapitalistischen Produktionsweise untergraben werden. Und zwar nicht ökologisch, das auch, sondern jetzt rein im ökonomischen. Ich rede jetzt also nur von der ökonomischen, von der Wertseite. Die Produktivität tritt also ab einem gewissen Punkt in einen so grundlegenden Widerspruch mit dem Zwang zur Verwertung, dass ein Prozess in Gang kommt, bei dem letztlich immer mehr Menschen aus der Arbeits-, aus der Produktion herausgedrängt werden und eine Abschmelzung der Wertmasse, also ein Schrumpfen der produzierten Wertmasse eintritt. Logisch, grundsätzlich logisch, hat Marx es schon Mitte des 19. Jahrhunderts in den Grundrissen herausgearbeitet als gewissermaßen notwendigen Fluchtpunkt der historischen Dynamik des Kapitalismus. Da hat er nämlich darauf verwiesen, dass die Produktivitätsentwicklung im Kapitalismus dazu tendiert, die Produktivkraft zu verlagern von der Ebene der unmittelbaren Arbeit am Produkt auf die Ebene des Wissens. Also spricht dann von der Produktivkraft Wissen. Produktivkraft Wissen heißt, dass Wissen auf die Produktion angewendet wird, dass also immer weniger unmittelbare Arbeit verausgabt werden muss, weil ja dieses Wissen sich darstellt in Maschinen, in Prozessen und heutzutage können wir eben sagen, in Form der Mikroelektronik, also der Anwendung von Computertechnologie im weitesten Sinne, der Informationstechnologie im weitesten Sinne auf die Produktion. Diese Produktivkraft Wissen, sagt er, lässt sich dann aber nicht mehr in die bornierte, in die enge Form des Reichtums der kapitalistischen Gesellschaft, des abstrakten Reichtums hineinpressen und damit kommt es da zu einer grundlegenden Krise. Ich bringe nur mal, verweise nur mal auf das Zitat, berühmtes Zitat, der eine oder die andere wird es kennen, aus den Grundrissen, wo Marx sagt, in dem Maße aber, wie die große Industrie sich entwickelt, wird die Schöpfung des wirklichen Reichtums abhängig, weniger von der Arbeitszeit und dem Quantum an angewandter Arbeit, als von der Macht der Agenzien, die während der Arbeitszeit in Bewegung gesetzt werden und die selbst wieder in keinem Verhältnis steht, die Arbeitszeit, zur unmittelbaren Arbeitszeit, die ihre Produktion kostet, sondern vielmehr abhängt vom allgemeinen Stand der Wissenschaft und dem Fortschritt der Technologie oder der Anwendung dieser Wissenschaft auf die Produktion. Und dann eben dieser entscheidende, der zentrale Satz, wo er das im Grunde diese Krisentendenz vorzeichnet, sobald die Arbeit in ihrer unmittelbaren Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu sein, also eben nicht mehr die Produktivkraft, hört und muss aufhören, die Arbeitszeit sein Maß zu sein. Reichtum lässt sich dann eben nicht mehr in verausgabter Arbeitszeit messen und daher der Tauschwert oder der Wert, das Maß des Gebrauchswerts, also auch der Wert ist dann nicht mehr das Maß der Produkte, damit bricht die auf dem Tauschwert ruhende Produktion zusammen. Das klingt jetzt sehr drastisch, wird auch immer wieder zitiert, um zu sagen, der alte Herr hat ja gesponnen, wo ist denn der Zusammenbruch? Und überhaupt kann man eigentlich sagen, dass der Gedanke des Zusammenbruchs der kapitalistischen Produktion in der öffentlichen Meinung sehr zwiespältig verhandelt wird. Im Großen und Ganzen war er eigentlich tabuisiert, jedenfalls die ganze Zeit so dieses Aufschwungs, dieses Hypes der New Economy und des Booms der Finanzmärkte. Der Gedanke taucht dann aber immer dann auf, wenn es einen Crash gibt, aber immer nur in so einer spektakulären Form, ja, also wo dann Zusammenbruch verstanden wird als punktueller Crash, als sozusagen da gibt es einen Punkt, wo alles in sich zusammenfällt, ja, also wo dann so Äußerungen kamen auch von Finanzminister Steinbrück, wir haben in den Abgrund geblickt, so ähnlich war die Formulierung, ich glaube sogar noch drastischer, und also ähnliche, da kam von mehreren Leuten, das war dann im Herbst 2008, Abgrund eben, da stürzte alles runter. Da war plötzlich von Zusammenbruch irgendwie die Rede, raunte auch so einiges. Wird dann auch medienwirksam beschworen und erzeugt so ein gewisses Gruseln. Aber im Großen und Ganzen wird es dann doch aber wieder abgetan und da ist jetzt wieder so eine Phase erreicht. Krise ist ja überwunden. Wird es dann so abgetan als unseriöser Katastrophismus, ja, Beschwörung der Katastrophe, Beschwörung der Apokalypse. Das Problem ist, dass hinter dem einen wie dem anderen, also hinter diesem spektakulären Beschwören des Zusammenbruchs, Rande des Abgrunds und dieser Diffamierung als unseriös, steht im Grunde kein Verständnis dessen, kein wirkliches Verständnis dessen, was Zusammenbruch bedeutet, was einem Zusammenbruch, einer Zusammenbruchskrise zugrunde liegen kann und welchen Charakter diese Krise hat. Ich würde dagegen sagen, dass Zusammenbruch, so wie Marx ihn hier so andeutet, nicht bedeutet punktueller Crash, punktuelles Zusammenbrechen des gesamten Systems, wie sollte das auch sein, ein System, was über hunderte von Jahren entstanden ist und weltweit existiert, kann nicht plötzlich einfach zusammenbrechen. Also das bricht nicht zusammen, wie wenn jemand den Lichtschalter ausmacht und dann ist vorbei. Sondern wir haben es hier zu tun mit einem sehr langfristigen Prozess, mit einem sehr langfristigen Zusammenbruchsprozess, in dessen Verlauf über viele Jahrzehnte hinweg die Grundlagen der Wertproduktion, der Kapitalverwertung untergraben werden und dieser Zusammenbruchsprozess, diese Zusammenbruchskrise nimmt auch ganz bestimmte Entwicklungsverläufe, die man dann auch konkret analysieren muss und konkret analysieren kann, wenn man das entsprechende Begriffsinstrumentarium dazu hat. Meine These ist, dass diese Zusammenbruchskrise, dass wir uns in einer Zusammenbruchskrise in der Tat befinden, aber einer sehr langfristig angelegten, die ihren Ausgangspunkt nimmt, etwa vor 30 Jahren mit dem Ende des Nachkriegsbooms, der sogenannte Fordismus, also die Produktionsweise auf Grundlage technologischen, organisatorischen Grundlage des Fließbands. Mit der Krise des Fordismus beginnt, mit einer gewissen Zeitverzögerung, bekanntlich ja eine neue industrielle Revolution, die dritte industrielle Revolution, auf Grundlage von Informations- und Telekommunikationstechnologien. Und mit dieser mikroelektronischen oder dritten industriellen Revolution wird die Produktivität auf ein Niveau katapultiert, das dann in der Tat zu hoch ist, um noch auf längere Sicht mit der kapitalistischen Produktionsweise vereinbar kompatibel zu sein. Also meine These ist, dass damit tatsächlich dieser Umschlagspunkt erreicht ist, so in den 70er, 80er Jahren. Und ich denke, man kann es auch empirisch zeigen an diesen Produktivitätssprüngen, wenn man es für einzelne Industrien verfolgt. Aber was heißt das nun? Würde die stoffliche Reichtumsproduktion im Dienst der gesellschaftlichen Bedürfnisbefriedigung stehen, wäre also die stoffliche Reichtumsproduktion, ob das Stahl ist oder Weizen oder nicht Autos, sondern vielleicht Fahrräder oder vernünftige Formen von Eisenbahn oder andere Dinge, würden diese stoffliche Produktion im Dienst der gesellschaftlichen Bedürfnisbefriedigung stehen, dann wäre die stoffliche Reichtumsproduktion ein Mittel zum Zweck, und zwar nicht ein Mittel zum Zweck der Verwertung, sondern ein Mittel zum Zweck eines guten Lebens für alles und für alle, um das mal so sehr allgemein auszudrücken. Das heißt, man könnte, oder die Gesellschaft könnte diese Produktivitätspotenziale, Produktivkraft wissen, dafür nutzen, die Produktion wirklich radikal umzubauen, zu transformieren, sodass, nur mal ein paar Stichworte, die Zeit, die Menschen in der Produktion verbringen, radikal reduziert werden könnte, wirklich materieller Wohlstand für alle ohne weiteres gewährleistet wäre, freie individuelle Gestaltung, Entfaltung für alle und natürlich Befreiung von diesem abstrakten Wachstumszwang. Das wäre möglich, wenn die stoffliche Produktivität und die stoffliche Reichtumsproduktion im Dienste einer bewusst sich selbst verwaltenden Gesellschaft, also einer Gesellschaft, die bewusst über ihre eigenen Möglichkeiten und Potenziale entscheidet, stände, dann wäre das möglich. Da aber die stoffliche Reichtumsproduktion unter kapitalistischen Bedingungen das Mittel zum Zweck der abstrakten Reichtumsproduktion ist, verwandelt sie sich hier an diesem Punkt in eine gewaltige Krisenpotenz. Also statt sozusagen die positiven Möglichkeiten ausschöpfen zu können, die in dieser Produktivitätsentwicklung stecken, verwandelt sich diese Produktivitätsentwicklung in den Motor eines Krisenprozesses und verwandelt sich in gewisser Weise auch in eine Destruktivkraft. Was ist die Grundtendenz dieses Krisenprozesses? Zunächst mal ganz einfach, immer mehr Menschen werden unter kapitalistischen Gesichtspunkten überflüssig gemacht, also ausgespuckt aus der Produktion. Sie werden nicht nur für die Wertproduktion gebraucht. Das äußert sich dann nicht nur in Massenarbeitslosigkeit, struktureller Massenarbeitslosigkeit, sondern dann infolgedessen auch darin, dass Menschen sich zu immer schlechteren Bedingungen verkaufen müssen. Also verschwindet vielleicht oberflächlich die Massenarbeit, die Arbeitslosigkeit, so wie es ja auch jetzt hier überall an die Wand geschrieben wird. Arbeitslosenzahlen sollen angeblich unter 3 Millionen sinken. Das kann sogar sein, aber was ist der Preis? Das ist natürlich eine enorme Prekarisierung der Arbeits- und Lebensbedingungen. Einfach aus dem Grund, weil Menschen gezwungen sind, sie müssen sich ja verkaufen, um leben zu können, sonst können sie nicht über den abstrakten Reichtum, am stofflichen Reichtum teilhaben. Also müssen sie sich zu immer schlechteren Bedingungen verkaufen. Das ist im Grunde so die grundlegende Triebkraft dieser Prekarisierung, die überall auf der Welt stattfindet. Damit einher geht natürlich das Abwracken der Sozialsysteme und dass immer mehr Regionen schlicht abgehängt werden. Was die ökonomische Konsequenz betrifft, bedeutet es nun, dass die Dynamik der kapitalistischen Akkumulation nicht mehr von der realen Verwertung, nicht mehr von der realen Produktion ausgeht, weil dort eben kein Wachstum der Wertproduktion, sondern ein Abschmelzen der Wertmasse stattfindet. Und was bedeutet das dann? Es müsste ja bedeuten, dass nach und nach immer mehr Produktionsstandorte geschlossen werden und immer mehr Menschen im absoluten Sinne überflüssig gemacht werden. Was aber fand statt? Das ist an sich nichts Neues in der Krise, aber es hat in einer, sagen wir, historisch einmalig großen Dimension stattgefunden. Es fand statt eine Aufblähung der Finanzmärkte, und zwar nicht als Ursache der Krise, sondern als Verlagerung der Krise. Es war eigentlich die Aufblähung der Finanzmärkte seit den 80er Jahren, die es ermöglicht hat, die Dynamik der Kapitalakkumulation weiter in Gang zu halten, weil sich das Wachstum, was auf der Ebene der realen Produktion nicht mehr stattfinden konnte, in die Finanzmärkte verlagert hat, also Wachstum der Spekulation und des Kredits. Und die Gelder, die in der Spekulation und im Kredit geschöpft werden, fiktives Kapital nennt Marx es, sind ja selber wieder Triebkraft der Produktion. Die fließen zurück in die Wirtschaft als Kaufkraft. Sie dienen dem Staat als Quelle über die Staatsverschuldung, als Quelle für Staatsausgaben. Es werden aber auch Gelder vom Staat abgeschöpft von den Finanzmärkten über Steuern, die wiederum auch in die gesellschaftliche Konsumption einfließen. Die ganzen Finanzinstitutionen geben ja auch wiederum Geld aus. Die Produktivunternehmen, Industrieunternehmen haben selber ja riesige Massen an Kapital an den Finanzmärkten angelegt, finanzieren darüber Investitionen. Also da ist eine ganze Dynamik in Gang gekommen über die Spekulation und den Kredit, die dazu beigetragen hat, dass die kapitalistische Akkumulation, die kapitalistische Dynamik weitergegangen ist, obwohl die Dynamik auf der Ebene der realen Produktion in Stocken geraten ist. Natürlich bedeutet das auch, dass über die Finanzsphäre dann dieser Krisenprozess zwar auf der einen Seite aufgeschoben wird, weil ja diese Dynamik auf der Finanzebene stattfindet, auf der anderen Seite gehen natürlich wiederum Krisentendenzen vom Finanzsektor aus, die so erscheinen, als seien sie ursächlich im Finanzsektor angelegt, das seien sie also die Ursache übertriebene Spekulation, Gier der Spekulanten und was da so alles genannt wird. In Wahrheit handelt es sich aber um gewissermaßen Sekundäreffekte, vermittelte Effekte dieses grundlegenden Krisenprozesses, der auf der Ebene der Realakkumulation, der realen Verwertung von Kapital angelegt ist. Das heißt auch, dass im Grunde diese Dynamik der Aufblähung des fiktiven Kapitals, also von Spekulation und Kredit, weitergehen muss, wenn die kapitalistische Produktion nicht tatsächlich noch viel, in einem viel stärkeren Maße in eine Krise geraten soll, als es jetzt schon der Fall ist. Deswegen führt auch dieses Wort vom Sparzwang, damit komme ich auf den Anfang zurück und nähere mich auch langsam dem Ende, führt auch diese Rede vom Sparzwang auf eine falsche Fährte. In Wahrheit ist es ja so, dass der Schuldenberg weiter aufgetürmt werden muss. Es müssen immer weiter Schulden gemacht werden, um die kapitalistische Dynamik in Gang zu halten. Denn nur so kann diese Abschmelzung der Arbeits- und Wertsubstanz überspielt werden. Man sollte ja auch vielleicht daran erinnern, dass dieses Herauskommen aus der Krise, dieses, was jetzt überall beschworen wird, überhaupt darüber gelungen ist, dass Hunderte von Milliarden, den Zahlen wird dann immer ganz schwindelig, in die Finanzmärkte gepumpt wurden, um das Finanzsystem aufzufangen, wodurch wurde das finanziert über neue Schulden. Ja? Und da war ja insbesondere die USA Vorreiter und China auch, die gewissermaßen Lokomotiven sind und wo, wenn jetzt also die deutsche Politik sich hinstellt und sagt, sie wollen jetzt sparen, und wunderbar, wir sind aus der Krise rausgekommen, dann sagen sie nicht dazu, wir sind aus der Krise rausgekommen, weil in den USA ein gigantisches Konjunkturpaket aufgelegt wurde, weil auch in China ein Konjunkturpaket aufgelegt wurde und die deutsche Industrie jetzt dahin wieder exportieren kann. Also diese ganze Überwindung der Krise beruht darauf, dass neue Schulden gemacht wurden und es war auch gar nicht anders möglich. Die Krise konnte nur vorübergehend überwunden werden, weil sie ja auch nur ein Teil des grundlegenden Krisenprozesses ist, der weitergeht, durch neue Schulden. Also, das bedeutet, dass diese Politik des leichten Geldes, der Verschuldung, der Aufblähung der Finanzmärkte auch keinesfalls eine Wiederholung der Fehler der Vergangenheit ist, wie es ja oft heißt. Ja, das heißt ja wieder, jetzt werden die gleichen Fehler schon wieder gemacht, sondern diese sogenannten Fehler sind Ausdruck eines inneren Zwangsmechanismus, der da lautet, das System muss wachsen. Und wenn das Wachstum auf der realen Ebene nicht daherkommt, dann muss eben auf der Ebene der Schulden und der Spekulation gewachsen werden. Nur dann funktioniert das System weiter. Natürlich ist damit auch der nächste Crash vorprogrammiert. Der wird auch kommen, das ist überhaupt gar keine Frage. Und dann wird wieder neues Geld in die Finanzmärkte gepumpt und stellt sich natürlich die Frage, wie lange kann das eigentlich weitergehen? Da gibt es natürlich auch Grenzen. Also auch da ist in gewisser Weise, kommt dieser Widerspruch wieder zum Tragen. Jetzt etwas anders gelagert, also nicht mehr als Widerspruch zwischen stofflicher Produktion und abstrakter Produktion, sondern als Widerspruch zwischen abstraktem Reichtum, der darin besteht, dass immer weiter akkumuliert werden muss, und dem fiktiven Kapital, der Spekulation und dem Kredit, das eben auch nicht ewig wachsen kann, sondern was Staatsverschuldung angeht, zum Beispiel davon abhängt, dass Geld an den Finanzmärkten weiter aufgenommen werden kann. Eine Form, wie diesem Widerspruch begegnet wird, eine zentrale Art und Weise oder wichtige Art und Weise, wie diesem Widerspruch begegnet wird, ist, dass Sparen inszeniert wird. Ja, also es wird ja nicht wirklich gespart. Insgesamt wird weiter verschuldet, aber es wird Sparen inszeniert, es wird Sparen exekutiert an den Ärmsten der Gesellschaft, an der öffentlichen Infrastruktur, an den sozialen und kulturellen Strukturen, Einrichtungen. Da wird gespart, damit wird demonstriert, wir sind gewillt zu sparen, ja, auf der Ebene wird dann auch gespart mit den entsprechenden katastrophalen Konsequenzen, aber nur zu dem Zweck, um weiter kreditwürdig zu bleiben, also um sich weiter verschulden zu können, um diese Dynamik in Gang halten zu können. Das ist dieses Paradox, das ist dieser Widerspruch, der sich darin ausdrückt, dass im Grunde dieses Wachstum auch auf der Ebene seine Grenzen hat. Was dann erhalten wird oder wo das Geld hineingesteckt wird, ist ganz klar, das sind die verwertungsträchtigen Kernsektoren. Im politischen Jargon gibt es ja auch das Wort der systemrelevanten Bereiche, der systemrelevanten Banken, der systemrelevanten Institutionen. Ja, das drückt es eigentlich schon aus. Das System muss in diesem Fall in Gang gehalten werden und das geht nur über die weitere Verschuldung. Die Frage ist jetzt, wie sollte oder wie kann argumentiert werden gegen diesen Sparzwang? Wenn ich sage Argument, meine ich jetzt nicht nur auf der Ebene von Diskurs, sondern auch jeder praktische Widerstand muss sich ja begründen. Also es ist nicht gleichgültig, wie sich Widerstand begründet. Also wie ist der zu begründen? Natürlich ist tut sich zunächst mal das Problem auf, dass wir uns immer innerhalb dieser abstrakten Reichtumsform bewegen, also innerhalb von Kategorien monetären Reichtums bewegen wir uns. Also wenn wir Forderungen stellen nach höheren Löhnen, dann sind das Geldforderungen. Wenn wir Forderungen stellen nach Sozialleistungen oder uns wehren gegen Kürzung von Sozialleistungen, sind das immer Geldforderungen. Wir bewegen uns also in den Kategorien des abstrakten Reichtums, des monetären Reichtums und da kommen wir auch nicht einfach so schnell raus. Und natürlich werden auch immer dann Alternativen benannt. Also selbst wenn man stoffliche Dinge meint, werden die eben fast zwangsläufig im öffentlichen Diskurs übersetzt werden müssen in Geldforderungen. Also wenn beispielsweise gesagt wird, es sollen da nicht so und so viele Milliarden in Stuttgart 21 gesteckt werden, sondern stattdessen lieber Schulen gebaut werden oder Kultureinrichtungen oder was auch immer, dann ist ja was Stoffliches gemeint. Wir wollen nicht diesen unsinnigen Bahnhof, sondern stattdessen wollen wir ein besseres Bildungssystem. Das sind ja gewissermaßen Kategorien des stofflichen Reichtums, aber sie werden auch immer übersetzt in die Kategorien des abstrakten Reichtums des Geldes und das geht gewisserweise zunächst einmal in der öffentlichen Auseinandersetzung auch nicht viel anders. Aber die Frage ist, wie bricht man das auf, wie macht man diesen Widerspruch deutlich? Und ich denke, da gibt es durchaus Möglichkeiten, darauf hinzuweisen, diese Kategorie des abstrakten Reichtums zu kritisieren, die Zwänge, die dieser Kategorie des abstrakten Reichtums der Verwertung angelegt sind, zu kritisieren, ist durchaus möglich, indem man es eben auch an solchen sehr konkreten Forderungen oder sehr konkreten Fragestellungen. Auch da kann gefragt werden, warum ist eigentlich Wachstum notwendig? Woraus ergibt sich eigentlich dieser Wachstum? Wachstumszwang, warum muss immer alles schneller sein? Was sind das eigentlich für Zwänge, denen wir uns da unterwerfen? Verkehrt ist es, diese Kritik am Sparzwang zu verbinden mit einer reinen Beschränkung auf die monetäre Ebene. Also alles, wo es immer nur darum geht, die gierigen Manager anzuklagen oder wirklich nur gesagt wird, es ist ja genug Geld da, was wollt ihr eigentlich? Also sozusagen ist genug abstrakter Reichtum da, das ist ja überhaupt alles kein Problem. Das halte ich für grundverkehrt. Ich denke, es ist richtig oder es ist notwendig, darauf zu verweisen, welche Zwänge in dieser Form des abstrakten Reichtums, also des monetären Reichtums der Verwertung enthalten sind. Und es ist auch notwendig, darauf zu verweisen, welche Potenziale und Möglichkeiten auf der Ebene des stofflichen Reichtums längst entwickelt sind. Und es ist notwendig, darauf zu verweisen, dass diese Potenziale des stofflichen Reichtums nur genutzt werden können, wenn sie eben herausgebrochen werden oder wenn die Form des abstrakten Reichtums, die eben die beherrschende ist, aufgehoben wird und ein direkter Zugriff der Gesellschaft über bewusste Kommunikation, über bewusste Verständigung auf diese Potenziale des stofflichen Reichtums möglich ist. Darauf zu verweisen, auch in den konkreten Auseinandersetzungen, ist nicht immer leicht, aber es ist möglich und ich halte es für notwendig, das anzugehen. Und ich denke, es ist notwendig, dafür auch diese grundlegenden Kategorien der Kritik anzueignen und darauf zu verwenden.